Ey, heul nicht rum, Alter. Apropos, hat schon mal einer gesagt, dass du aussiehst wie ein Mädchen, das wie ein Junge aussieht? Ja, Mann. Nein. Voll geil. Mach die Scheiße aus.